Vor 2 Jahren war einer Gruppe von Schülern am Diesterweg-Gymnasium in Berlin-Wedding das Beten in der Schule verboten worden, nachdem sie während des Unterrichts auf den Toiletten und später in diesem Flur öffentlich ihren Glauben praktizierten. Am Diesterweg-Gymnasium eine Diskussion entfacht, den Wecker beten, ja, Deutschland hat gelacht. Und riesengroße Tränen rollen jetzt und ein Junge, der fühlt sich mit seiner Religion verhetzt. Und ein Junge darf jetzt an seiner Schule nicht mehr beten. Das Gericht hat ihn sprichwörtlich in den Arsch getreten. Kein Platz für Religion, wussten wir das schon. Am Dienstag-Gymnasium bleiben wir alle davon verschont. Die nächste Instanz, der Junge lebt nicht auf. Die Presse voller Hass stürzt sich darauf. Ein anzeigendes Thema für Deutschland und die Welt. Wollen die Kunde jetzt gescheitert und euer Scheißhaus abfällt. Und ein Junge darf jetzt an seiner Schule nicht mehr beten. Das Gericht hat ihn sprichwörtlich in den Arsch getreten. Kein Platz für Religion, wussten wir das schon. Am Dienstag-Gymnasium bleiben wir alle davon verschont. Und das alles in Berlin im Wedding ist es passiert, wo kein Lehrer mehr Mittagsgebete toleriert. Kein Problem, auf nimmer Wiedersehen, fahr doch wieder nach Hause. Da dürft ihr beten zu jeder Zeit und in jeder Pause. Und ein Junge darf jetzt in seiner Schule nicht mehr beten. Das Gericht hat ihn sprichwörtlich in den Arsch getreten. Kein Platz für Religion, wussten wir das schon. Am Dienstag-Gymnasium bleiben wir alle davon verschont. Und ein Junge darf jetzt in seiner Schule nicht mehr beten. Das Gericht hat ihn sprichwörtlich in den Arsch getreten. Kein Platz für Religion, wussten wir das schon. Die Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung erwägt im Beruf.